NDR Fernsehen und in 1 Live. Meldet uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, ihr Lieben, eine neue Woche beginnt. Willkommen bei Domian, willkommen im 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr auch da seid. Wir beginnen wie immer mit einer freien und offenen Themenrunde. Ihr könnt euch also gerne melden, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Und schon geht es los mit dem ersten Anrufer heute Nacht. Das ist der Heiko. Und der Heiko ist 34. Guten Morgen, Heiko. Hallo Domian, hier ist der Heiko. Servus. Ja. Heiko, hi. Weswegen rufst du an? Ich habe ein kleines Problem oder ein größeres, je nachdem. Und zwar, ich habe seit 2 Jahren eine Freundin, die ich über alles lieb. Und sexuell läuft aber leider gar nichts. Also so gut wie nichts. Seit wann? Bitte? Seit wann? Seit 2 Jahren habe ich diese Frau. Das habe ich jetzt verstanden. Aber läuft auch seit 2 Jahren sexuell nichts? Ja, mehr oder weniger. Das heißt von Anfang an? Genau. Wie kommt das? Oh, wie kommt das? Ich würde jetzt einfach mal sagen, das liegt an meiner Vergangenheit. Gerade mit schlechten Erfahrungen, sexuelle Misshandlungen durchmachen müssen. Du hast ihn durchmachen müssen? Genau, genau. Das heißt, du hast keine Lust, mit deiner Freundin zu schlafen? Also sagen wir es mal so, Lust habe ich schon in irgendeiner Hinsicht, aber eher auch nicht. Also ab und zu kommt mal eine Phase, da denke ich mir, ja, da könnte ich schon mal, aber dann kommt sofort wieder irgendwie der andere Gedanke, das ist irgendwie komisch und vielleicht auch ein bisschen eklig und was weiß ich, also ganz komisch. Wie geht denn deine Freundin mit der Situation um? Also ich muss sagen, sie ist sehr verständnisvoll und versteht es auch, aber sie sagt halt auch, sie braucht es. Also ja. Wie viel Mal überhaupt in diesen 2 Jahren habt ihr miteinander geschlafen? Also geschlafen kann man nicht wirklich so nennen. Also vielleicht mal eine Minute, dann ging gar nichts mehr. Also bis zum Höhepunkt bei mir kam es nie. Aber ich würde vielleicht mal sagen, wenn es hochkommt, vielleicht ja 10 Mal, 15 Mal. Aber es kommt schon zum wenn es dazu kommt, zum Geschlechtsverkehr. Also ja, aber selten. Heiko, erzähl doch mal, was dir widerfahren ist in der Vergangenheit? Wo soll ich denn anfangen? Gute Frage, nächste Frage. Also ich habe halt die falschen Leute kennengelernt. Und wie alt warst du da? Also ich würde sagen im jugendlichen Alter. Also ich denke mal so bis 18, 19, wo ich dann daheim ausgezogen bin. Und da hast du, also als Kind ist dir kein Missbrauch widerfahren? Also von meinem Pflegevater nicht, aber halt von außenrum halt, wo ich halt Leute kennengelernt habe und die haben mich dann halt auch geschlagen, weil ich halt früher sehr, ich sag mal, okay, sehr übergewichtig war und da wurde ich halt viel gemobbt und gehänselt und ja, mit dem kann man ja alles machen und da kam halt eins nach dem anderen mit Schläge und letztendlich auch zu sexuellen Misshandlungen. Wie alt warst du da? 15, 16, 17, 18, so rum. Und wer hat diesen sexuellen Missbrauch vollzogen? Wer ist dafür verantwortlich? Also ich würde sagen Gleichaltrige. Bei manche aber auch jemand Älteres. Das war von meinem, ja. Was haben diese Jungs, das waren dann ja Jungs in deinem Alter, was haben die mit dir genau gemacht? Puh, ist gerade schwer drüber zu reden. Ich bin auch gerade ziemlich nervös, also wenn ich diese Stotter nicht wundern. Ja, macht gar nichts. Okay. Ist nicht schlimm, kein Problem. Okay. Bisher erzählst du sehr gut. Okay, da bin ich ja beruhigt. Ja. Also hat angefangen mit Schläge und dann mit Anbrüllen und jetzt zieh doch mal der Hose aus und mach mal das und ja, also ist es, ich kann denn jetzt auch fast nicht drüber reden, also weil ist es denn so weit gekommen, bist du von diesen Jungs vergewaltigt worden? Mehr oder weniger, ja, also auch mit anderen Sachen, also Besenstiel hinterrein und ja, so ekelhafte Sache halt. Und das ging über so einen langen Zeitraum von 2, 3 Jahren ungefähr. Also ich habe auch nicht wirklich, genau, also ich habe auch nicht wirklich den Mut gehabt, da irgendwie mich zu wehren oder jemand was zu sagen, weil sonst hätte ich da gleich nochmal drauf gebe und also. Es gab niemanden, überhaupt niemanden, dem du dich anvertraut hast damals? Also in der jugendlichen Zeit nicht, nee. Das kam dann halt erst später, wo ich dann ausgezogen bin und ja. Ich habe das noch nicht mit den Familienverhältnissen richtig verstanden. Wo hast du in dieser Zeit gewohnt? Bei wem? Also bei meinem Pflegevater, weil ich habe ja auch richtige Eltern, aber die sind beides Alkoholiker und haben mich und meinen Zwillingsbruder schwerst misshandelt, also mit Schläge und Tritte und was weiß ich alles. Ach so, das kommt auch noch dazu. Ja, ja, genau. Da, und, aber das war aber dann, als du Kind warst. Ja, genau, also bis 5 Jahre kann man sagen. Ach so, und in welchem Alter bist du dann mit 5, 6 in die Pflegefamilie gekommen? Genau, genau. Und wie hat sich der Pflegevater und die Pflegemutter dir gegenüber in den Jahren verhalten? Also ich würde sagen, sehr streng. Also der hat immer geguckt, dass ich auch eine Ausbildung mache und auch Autoführerschein mache. Aber auch, also ich sag mal so, ich habe schon das Gefühl, dass ich nicht der richtige Sohn bin. Also du hast nicht das Gefühl oder schon das Gefühl? Nicht das Gefühl. Nicht gehabt. Das Gefühl gehabt. Nein. Aber sexuelle Übergriffe gab es nicht von Seiten? Nee, gar nicht. Nein, gar nicht. Wie hat das Ganze denn dann geendet? Beziehungsweise warum hat das geendet, als du dann ungefähr 18 warst? Ich habe irgendwann mal angefangen, als DJ zu arbeiten und stand dann so hinter Mischpult und habe mich dann so gefühlt, ja, ich kann was und das, was ich mache, das ist toll und das gefällt den Leuten. Und dann, ich weiß ja, das hat irgendwann halt mal aufgehört, weißt du? Lag es dann an dem, dass ich dann selbstbewusster aufgetreten bin? Mhm. Oder ich weiß es nicht. Wo haben diese Jungs das gemacht? Puh, im Wald, in der Dusche, auf dem Bett. Und ja. Wie viel waren so in der Regel daran beteiligt? Also maximal, einmal waren es 2 Leute, aber sonst weichen sie mal allein. Also einer war das? Ja. Einer beziehungsweise 2. Genau. War das immer der eine, ein und derselbe? Meistens, ja. Hast du Angst vor dem gehabt? Ja. Warum hattest du Angst vor dem? Weil der sehr aggressiv war und auch ziemlich laut gebrüllt hat. Und wenn ich was sag, dann. Und ja, also da hat mich dann eher die Angst gelähmt, also wenn ich das jetzt so verändert habe. Hat er dir gedroht, wenn du irgendwie was sagst, dann passiert das und das? Ja, dann bringt er mich um und so. So, jetzt bist du heute 34. Genau. Das ist jetzt nicht, ich gehe mal davon aus, nicht deine erste Beziehung, die du hast. Genau. Wie war das denn mit deinen ersten Beziehungen in Sachen Sexualität? Mit meiner ersten Beziehung war es eigentlich im Prinzip genauso. Also du hast, ich hatte nie wirklich Lust und auch nicht so wirklich Bedürfnis danach. Und hast du denn Bedürfnis nach Sexualität mit dir alleine? Auch nicht, ich finde es ekelhaft. Sorry, wenn ich das so hart sage, aber das ist so. Es gibt auch nie so, ich meine, das ist ja für einen Mann und jungen Mann ungewöhnlich, auch nicht so, na, ich sag mal so Gedanken, sehnsuchtsvolle Gedanken an Frauen und an Sex. Nee, gar nicht. Denkst du gar nicht an Sexualität? Nee, gar nicht. Also ich finde es eher abtürmend. Sowohl die Sexualität zwischen Mann und Frau, als auch die Sexualität zwischen Männern. Genau. Wie ich weiß, das hört sich komisch an, aber es ist so. Nein, das hört sich überhaupt nicht komisch an. Wenn man so etwas erlebt hat, ist alles möglich. Man hat dir ja über 3 Jahre ein schweres Leid zugefügt. Ja. Und das hört man ja oft bei Frauen, die Opfer von sexuellem Missbrauch waren, dass die auch keine Lust haben auf Sexualität. Und das bringt immer Schwierigkeiten in den Beziehungen mit sich, so wie, ja, du es jetzt auch gerade erlebst. Wie haben denn deine ersten Freundinnen darauf reagiert, dass du keine Lust darauf hast? Also ich würde mal sagen, die haben es akzeptiert. Also das war nie wirklich ein großes Thema und man hat sich halt so durchgeschlängelt, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Ne? Aber immerhin hast du immer wieder, wie viele Freundinnen hattest du schon? Also richtige Freundinnen oder nur so Händchen halten? Naja, schon Frauen, von denen du sagst, ich bin mit denen zusammen. Ah, okay, also ich würde sagen, das waren 1, 2, maximal 3. Ja, aber immerhin lässt du dich auf Beziehungen ein. Warum? Genau. Also das tut einfach gut, wenn man dann jemanden hat, den man eigentlich liebt. Ja, und, ja. Und man kommt einfach heim und da ist eine, ich sag mal, ja, eine Person, die sich auf einen freut und man macht alles zusammen. Ja. Das ist einfach schön. Es gibt du hast keine Sehnsucht nach Sexualität. Hast genau. du denn Sehnsucht nach Erotik und Zärtlichkeit? Also, sie streicheln und so und auch mal anfassen, das ist soweit okay. Auch küssen? Ja, das ist auf jeden Fall. Küssen ist gar kein Problem. auch den eher erotischen und sexuellen Kuss. Ja, ist okay, würde ich sagen. Ist okay, ja. Aber muss auch nicht sein. Ja, also es ist zwar schön, aber ja. Ich verstehe. Heiko, hast du denn nach diesen Dingen, die dir da widerfahren sind, hast du damals mal irgendwann einen Psychiater, einen Psychologen aufgesucht? Nee, gar nicht. Warum nicht? Ich würde mal sagen, vielleicht, weil ich mich zu sehr dafür schäme. Aber du musst dich doch nicht schämen, der Täter muss sich schämen. Ja, klar, also man denkt logisch schon so, aber innerlich, dann hat man auch Angst, so, wenn man das dann erzählt, so, weil ich will auch nicht mehr, dass das so hochkommt. Das ist ja, aber komisch. Vielleicht musst du dich wirklich nochmal damit sehr auseinandersetzen, um das loszuwerden und zu überwinden. Immerhin rufst du ja bei mir an und ich habe dir jetzt auch schon mal ein paar konkrete Fragen gestellt, die dich ja auch daran erinnern an damals. Ich kann das auch gerade nicht einfach darüber zu reden, muss ich ehrlich sagen. Glaube ich. Ich glaube, dass das sogar für einen Mann vielleicht noch schwerer ist als für eine Frau, weil man sich da vielleicht noch eher schämt, dass man vielleicht erwidert bekommen könnte, naja, du hättest dich auch wehren können, warum hast du es dir gefallen lassen und so weiter. Ja. Heiko, ich rate dir dringend, wirklich ganz dringend in deinem, für dein Leben, dass du zu einem Therapeuten gehst, der sich genau mit sexuellem Missbrauch beschäftigt. Okay. Ich glaube, dass du wirst dann nochmal vielleicht in diese Zeit hineingehen und dich damit konfrontieren, aber ich glaube, dass es letztendlich für dein Leben besser sein wird, wenn du das schaffst, das richtig zu verarbeiten. Ja, meinst du, dass ich das dann vielleicht in einem anderen Licht sehe und denke, okay, was habe ich da die Jahre verpasst? So. Naja, nicht im Sinne von, dass du dir Sorgen machst, was habe ich verpasst, sondern in dem Sinne, dass du anders dann leben wirst können und dass du noch mehr aus deinem Leben herausziehen kannst und vielleicht auch Sexualität genießen kannst mit deiner Freundin. Ja, das wäre natürlich mal eine schöne Erfahrung. Also sie selber möchte ja auch Sex, sie sagt, ihr fehlt es. Mir tut es auch leid, weil ich die Frau über alles liebe und alles, was sie tun wird. Aber ja. Heiko, meine Psychologin heißt so heute, die heute Nacht hier ist, heißt so ein bisschen wie du. Die heißt Heike. Du heißt Heiko. Ah, okay. Ich schlage vor, dass sie dich jetzt gleich mal anruft und dich berät, welche Art der Therapie du angehen solltest. Okay, super. Ich rate es dir sehr, sehr dringend. Letztendlich kannst du nur gewinnen. Wenn du merkst, das geht nicht oder das bringt nichts, kannst du es ja zu jeder Zeit abbrechen. Ja, das geht, oder? Gut, Heiko. Dann legst du bitte auf und die Heike ruft dich gleich an. Darf ich noch kurz was sagen? Bitte? Und zwar kriege ich vielleicht ein Autogramm von dir. Das wäre total super. Sehr gerne. Dann sagst du der Heike gleich deine Anschrift. Okay. Heiko, das alles Gute. Super. Tschüss. Ich bleibe jetzt dran, oder? Nein, du legst bitte auf und wartest auf den Rückruf. Okay, mache ich. Tschüss. Alles klar, danke schön. Ciao. Tschüss. 0800 220 50 50 und hier ist Uta, 80 Jahre. Guten Morgen, Uta. Guten Morgen. Hallo Uta, ich freue mich, dass du da bist. Ja. Um was geht es denn? Weswegen rufst du mich an? Ich habe ein bisschen Schiss, aber ich rufe an wegen Pegida. Wegen Pegida? Ja. Was denkst du denn über Pegida? Das ist einfach furchtbar. Denn alle Ostdeutschen sind nicht so. Und wir sind traurig drüber, dass wir jetzt so dastehen, als wären alle Menschen hier gegen diese Ausländer. Im Gegenteil. Aber wir werden auch schon bedroht. Du rufst aus Sachsen an? Nee, Sachsen-Anhalt. Aus Sachsen-Anhalt, okay, gut. Nein, da will ich gleich mal was erwidern. Ich glaube nicht, dass man denkt, alle Ostdeutschen sind so. Gerade letzte Woche gab es ja eine riesen Gegendemonstration auch in Dresden gegen Pegida. Ja. Also so verallgemeinern darf man das alles gar nicht. Aber du bist eine erfahrene Frau von 80 Jahren. Du hast viel erlebt in deinem Leben. Ja. Was für Gefühle hast du, wenn du diese Pegida-Redner im Fernsehen siehst? Ich finde das einfach furchtbar, denn wir werden einfach benutzt für Sachen, die wir eigentlich, für die wir nicht stehen. Im Gegenteil. Ich freue mich, wenn die Ausländer jetzt so freundlich aufgenommen werden. Und ich habe nicht Angst vor Ausländern, wie uns immer suggeriert wird. Wir hätten Angst vor diesen Leuten. Nein, wir haben Angst vor den Rechten und der AfD. Ja. Das heißt, du findest den Satz von unserer Bundeskanzlerin, wir werden das schaffen, findest du richtig? Ja. Ja. Und ich bin nach dem Krieg ein kleines Mädchen gewesen und wir hatten selbst Hunger und konnten auch die Flüchtlinge aufnehmen, die vielleicht heute, naja, die so schimpfen oder sowas sagen, Großeltern haben oder Eltern haben, die da auch mal Flüchtlinge waren. Allerdings, es sind 15 Millionen Menschen vertrieben worden, die sind alle, das waren alles Flüchtlinge, ich habe es ja schon mal erzählt, meine Familie ganz genauso, aus Westpreußen kommend, die dann hier ein neues Leben aufgebaut haben. Das darf man nicht vergessen. Das darf man nicht vergessen. Nun, sind ja unter diesen oder unter den Demonstranten, weiß Gott, nicht ausschließlich Nazis oder Rechtsnationale, sondern da sind ja auch durchaus noch einige besorgte Bürger, sag ich mal, drunter. Kannst du denn so ein bisschen verstehen, dass die Leute sagen, naja, vielleicht wird's dann doch zu viel und dieses Land kriegt das nicht in den Griff? Das kann ich nicht verstehen. Das kann ich einfach nicht verstehen. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe gespendet und ich habe mich engagiert und ich muss dir sagen, ich wurde bei mir geklingelt am Freitag, da stand ein junges Mädchen da, die mich gefragt hat, was ich da dazu zu sagen habe, zu diesem Aufruf, der da hier in Sachsen-Anhalt rumgeht. Ich habe ihr gesagt, ich habe den Zweiten Weltkrieg überlebt und ich habe auch der DDR überlebt. Und ich möchte jetzt noch leben. Und ich habe dann um die Ecke geguckt und da war ein Nazi. Oder ein Mensch, der eine Glatze hatte. Mit Springerstiefeln. Und ich habe fürchterliche Angst gehabt. Aber du bist nicht bedroht worden? Bedroht direkt nicht, aber man weiß ja, wo ich wohne. Solche Entwicklungen darf es in unserem Land nicht geben, finde ich. Ich auch. Ja, dass ein Mensch, vor allen Dingen auch ein alter Mensch, der eine Angst sehr hat vor dem Deutschen selber. Genau, ganz genau. So weit darf es nicht kommen. Aber ich glaube, dass alle wichtigen, relevanten politischen Kräfte alarmiert sind in Deutschland und dass dagegen gesteuert wird. Und die Bundeskanzlerin weicht ja auch nicht einen Deut ab von ihrer Haltung. Das muss man eher hoch anrechnen. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Aber ich finde trotzdem, dass man gerade wenig dafür tut, dass die Leute, die mit diesen Galgen und mit diesen Bürgerkriegsaufrufen wie heute, dass man da nichts unternimmt. Was glaubst du denn, was man gegen Pegida unternehmen sollte? Zumindest muss man doch rauskriegen, wer diese Leute sind, die anstiften. Auf meinem Flyer steht mit Name und Adresse. Nun ist das natürlich alles. Die werden ja nicht, da wird vom Staat aus nicht unternommen. Ich glaube schon, dass die staatlichen Stellen alarmiert sind. Unser Justizminister hat sich da entsprechend auch schon klar geäußert. Allerdings, ja, das habe ich auch gesehen. Allerdings ist es ja natürlich auch alles schwierig. Wir leben nun mal in einem freien Land, wo jeder seine Meinung sagen kann. Und ab wann eine Meinung verfassungswidrig ist und kriminell, ist natürlich nicht immer so leicht zu sagen. Bei manchen ist es eindeutig, bei manchen ist es nicht so eindeutig. Was glaubst du, Uta, wie sich das alles jetzt weiterentwickeln wird? Ich habe Angst. Und zwar Angst habe ich nicht vor den Ausländern, sondern vor dieser AfD und diesen Rechten hier. Und ich finde diese Haltung von der Frau Petri und von den Herrn Höcke furchterregend. Furchterregend. Für unsere jungen Leute, denn die fallen auf solche dummen Sprüche rein. Ja, und wir hatten ja vorige Woche diesen schlimmen Vorfall in Dresden, dass ein Redner gesagt hat, leider sind die KZs zurzeit geschlossen. Das und der Herr Höcke hat gesagt, wir sind nicht weit vom Bürgerkrieg. Also, ich nehme deinen Anruf als besorgte, engagierte Bürgerin zur Kenntnis, finde toll, dass du dich so positionierst und dass du auch so eine klare Meinung hast. Und ich glaube, wir müssen sehr vorsichtig sein und sehr achtsam, aber ich bin dennoch optimistisch, dass das alles seine guten und richtigen Bahnen laufen wird. Ich hoffe es Homeoffice und wünsche es mir sehr. Ja. Für meine Kinder, Enkelkinder und auch schon Urenkel. Genau, genau. Vielen, vielen Dank, ja, liebe Uta, für deinen Anruf und für dein Engagement. Weißt du, was ich noch möchte? Ja. Ich möchte den Herrn Henkel gerne mal fragen und den Herrn Lucke, wie die es geschafft haben, uns sowas aufzudrücken, ob die noch ruhig schlafen können. Mhm. Tja. Also, Herr Lucke ist ja nun raus aus der Ja, klar. Ja. Aber er hat die AfD aufgebracht. Ja. Und Herr Henkel hat sie begrüßt. Allerdings glaube ich, dass ihm auch übel wird, wenn er die Sachen mittlerweile hört, die da gesprochen werden. Aber das hoffe ich und wünsche ich mir sehr. Ja, ich auch. Und ich hoffe und wünsche, dass alle, die das jetzt gehört haben, mal nachdenken, ob sie nicht vielleicht irgendeinen Flüchtling in ihrer Familie haben. Egal von welcher Couleur. Spielt keine Rolle. Aber irgendwann haben wir sie alle aufgenommen und da können wir auch die aufnehmen. Weißt du, dass ich das besonders toll finde, dass du das sagst? Du bist, wie gesagt, eine erfahrene Frau. Du hast noch eine Ahnung von dem Nazireich mitbekommen. Ja. Du hast eine andere Diktatur miterlebt. Du weißt, ja, was extreme politische Richtungen, was das bedeutet. Und dass du so ein klares Statement sagst, das bewundere ich sehr und ich gratuliere dir sehr dazu. Danke. Liebe Uta, danke für deinen Anruf und alles Gute wünsche ich dir. Also komm bitte. Bitte? Nee, du kannst. Kann ich ein Autogramm haben? Ach so, ja, sehr gerne. Da musst du aber auflegen, weil wir dich nochmal anrufen wegen der Anschrift, okay? Einfach auflegen. Tschüss, ciao. 0800 220 50 50 und hier ist Howard. Howard, 30 Jahre, guten Morgen. Einen schönen guten Morgen. Hallo Howard. Um was geht's bei dir? Ich hatte eigentlich ursprünglich für die Sendung am Mittwoch für deinen Themenabend. Fetisch. Genau. Mhm. Da wollte ich mein Bestes zu geben und ich wurde heute zurückgerufen. Mhm. Dann würde ich das gerne jetzt nachholen. Ja, es gab so eine große Resonanz und da hatten sich so viele Anrufe aufgestaut. Es kann sein, dass die Kollegen dich dann heute erst zurückrufen konnten. Ja, ja, wir haben schon Freitag probiert. Ja, okay, nun haben wir uns ja. Jetzt haben wir uns. Erzähl. Ja, was ich zum Besten geben wollte, ich bin ein makrophiler Crush-Fetischist, wenn ich das so sagen kann. Ich habe kein Wort verstanden. Du bist ein was für ein Fetischist? Ein makrophiler Crush-Fetischist. Was ist das? Das bedeutet im Prinzip, ich stehe darauf, wenn riesige Frauen das auch vertreten. Wenn was? Wenn riesige Frauen? Ich verstehe es akustisch nicht. Aber wenn riesige Frauen etwas vertreten. Ach so, wenn riesige Frauen etwas zertreten. Genau. Was heißt riesige Frauen? Wie groß müssen die sein? So 50 bis 5000 Meter, würde ich sagen. Wäre so traumhaft. Da ist kein... Sprichst du mit einer Freisprechanlage? Nein, leider nicht. Nee, das ist wirklich leider sehr schlecht. Wie groß sollen die Frauen sein? 50 bis 5000 Meter ungefähr. 50 bis 5000 Meter? Ja, ich weiß, das klingt ein wenig abwegig. Ich habe selten eine so große Frau gesehen. Ja, das ist richtig. Deswegen werden meine sexuellen Fantasien wahrscheinlich niemals in Erfüllung gehen. Aber das Internet sei Dank gibt es ja genug Bilder, Videos und wie auch immer. Ich habe auch selber Geschichten geschrieben, wie viele andere auch. Okay, es ist eine bizarre Fantasie. Du stellst hier Frauen exorbitant groß vor. Ja, ganz genau. Und was sollen diese Frauen in der Fantasie zertreten? Ja, bei der Größe bleibt nicht viel, was nicht vertreten werden kann, ne? Im Prinzip geht es darum, dass sie, wie soll ich sagen, dass man selber im Prinzip keine Bedeutung hat, sag ich mal so. Stellst du dir denn in der Fantasie vor, dass diese Frauen dich, kleines Würmchen im Verhältnis zu den Frauen, dass sie dich auch zertreten? Zum Beispiel. Ah. Zum Beispiel. Und wenn sie dich dann zertreten haben, und dann? Was ist das für ein Gefühl? Kann ich nicht beschreiben. Ja, aber ist das so eine Art Höhepunktgefühl, dass du genau dieses anstrebst? Es ist dieses Höhepunktgefühl, aber eher ein Verlustgefühl, wenn die Sachen um mich herum kaputt gehen. Ich habe einen YouTube-Kanal, worin ich halt diese Sache auslebe, sag ich mal. Das ist das, was ich gesagt habe, mit dem Crush-Fetischist, wo Frauen einfach Gegenstände vertreten. Ach so, das ist noch was anderes, dass normale Frauen Gegenstände zertreten, oder wie? Ganz genau. Entschuldige, wenn ich immer wieder so nachhake, weil ich dich nicht gut verstehen kann. Ja, ich weiß, hat nur gerade schon mit der Zentrale gehabt. Ja, ja. Also es gibt zwei Fantasieebenen. Einmal diese Riesenfrauen, die einfach alles kaputt trampeln. Genau. Und normale Frauen, die Gegenstände zertreten. Ganz genau. Im Prinzip ist das ja, wie man diesen Fetisch ausleben könnte im sichtbaren, im realen Leben. Jetzt höre ich gerade aus der Regie, dass wir ein Bild haben. Jetzt bin ich aber gespannt, was wir da für ein Bild sehen. Da wäre ich auch mal gespannt, was wir vom Bild haben. Also wir sehen jetzt, das muss ich den Radiozuhörern erklären, wir sehen ein Polizeiauto und auf diesem Polizeiauto steht ein riesiger Schuh, ein Damenstiefel. Ja. Das sieht so aus, als würde der Damenstiefel das schöne kleine Polizeiauto zertreten. So ein Foto, da geht's bei dir ab, oder wie? Ja, ganz genau das. Das ist ja bizarr. Ich habe einen ganzen Videokanal davon, seit 4-5 Jahren, sowas in der Richtung. Was heißt Videokanal? Stellst du das denn in den Kanal rein oder solche Sachen? Oder ja, ganz genau, ich drehe solche Filme. Das ist eins meiner Videos gewesen. Wahrscheinlich ein Screenshot daraus. Nehmen wir mal das Beispiel an. Hier käme jetzt ins Studio eine Frau. Mhm. Wir spielen das nochmal durch. Es käme eine Frau und die würde hier auf meinen Studiotisch steigen und würde, weiß ich jetzt, wir wollen das nicht hoffen, aber wir spielen das mal durch. Sie würde meinen weißen Hirsch zertreten. Finde ich geil. Das wäre für dich das Schönste. Das wäre toll. Und du willst mir erklären, dass dich das sexuell erregt? Ja. Das ist ja abgefahren. Genau. Ja, ganz genau. Das kann natürlich kein Mensch erklären, warum man dadurch davon geil wird. Nee, also ich weiß das schon ziemlich lange von mir und ich habe selber immer versucht, eine Erklärung zu finden. Und bei mir ist es oft so Sachen, die mir wirklich etwas bedeuten. Wenn die wirklich kaputt gemacht werden, das ist für mich das Beste. Absolut. Wann hast du es zum ersten Mal bemerkt, dass dich das, wenn irgendwas zertreten oder kaputt gemacht wird, dass dich das anmacht? Ich glaube, das erste Mal, wo ich habe nicht zertreten, aber zerquetscht, war so als kleiner Junge, da habe ich auf meinem Schulweg zur Grundschule schon Dosen auf die Straße immer geworfen gehabt, damit die überfahren werden. Später wurden dann meine Spielzeugautos. Mhm. Irgendwann habe ich dann selber angefangen, die Sachen kaputt zu treten. Da habe ich dann meine eigene Sexualität erfahren. Und als es dann anfing mit den Mädels wirklich, dann habe ich halt geguckt, dass die das machen. Also das Schönste ist für dich nicht, wenn du zertrittst, sondern wenn Frauen zertreten. Ja. Und es ist fast egal, was die zertreten. Das ist fast egal, was die zertreten, ja. Das hat jetzt, wenn man sich das so optisch anschaut, gerade mit dem Polizeiauto, das hat ja zunächst überhaupt gar nichts mit Sexualität zu tun. Also die zertreten jetzt kein Dildo oder irgendwas, was man mit Sexualität verbindet. Das ist dir auch völlig egal. Das ist mir auch völlig egal. Ich kann zum Beispiel mit einem Pornofilm kann ich überhaupt nichts anfangen. Mit Pornos? Ja, kann ich gar nichts mit anfangen. Ja. Und ich habe halt durch die Sache dementsprechend auch einen Fußfetisch. Ein Schuhfetisch. Ein Schuhfetisch, ne? Ja. Das liegt ja nur auf der Hand wie so. Und für mich fällt auch die Sohle der Frau noch von besonderer Bedeutung. Mhm. Einfach weil ja zwischendurch noch Sachen da drin hängen bleiben. Ob das jetzt kleine Steinchen sind oder ein Blatt, ein Käfer, ein Stück Plastik, wie auch immer. Da fängt bei mir natürlich das Kopfkino an zu drehen. Hast du denn überhaupt, ich sag's mal in dicken Anführungszeichen, normale Sexualität mit Frauen? Ja, habe ich. Ach, das geht auch. Du kannst also auch klassisch Blümchensex, Missionarsstellung, so das geht. Das geht alles, sicher. An was denkst du dann, wenn du mit einer Frau normal schläfst? Tja, ich denke oftmals an die Frau selber und stelle sie mir halt vor, wie sie was zertritt. Ja, entweder das oder stell dir einen Godzilla-Film vor mit einer hübschen Frau dabei. Anstatt Godzilla. Das ist schon sehr abgefahren. Du hast einen YouTube-Kanal. Wie viele User oder wie viel klicken das an? 2100 und irgendwas habe ich jetzt an Abonnenten im Moment. Glaubst du, dass... Habe ich über 1 Million Klicks schon. Ist ja Wahnsinn. Und glaubst du, das sind dann vorwiegend Menschen, die so gestrickt sind wie du? Das sind alles Menschen, die so gestrickt sind wie ich. Aber ja, ich würde mal sagen, 80% von denen. Ja, ja, natürlich. Ein paar Fans da mit dabei und was weiß ich, die das so schön finden. Aber da gibt es auch eine ganze Community im Internet. Erzählst du deinen Freundinnen von dieser doch eher ungewöhnlichen Leidenschaft? Freundin ist vielleicht untertrieben, weil meine Frau, die weiß das schon seit ungefähr 9 Jahren. Hast du mal gesagt, meine Frau? Ich habe erst gesagt, meine Frau, ja. Das heißt, Frauenkind. Du hast Frauenkind und die weiß das? Die weiß das, ja. Die hat das ziemlich früh schnell rausgefunden. Und die schreckt das nicht ab? Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Sie ist da etwas zurückhaltend, muss ich sagen. Mhm. Aber abschreckend tut sie das gar nicht. Und animierst du sie denn manchmal zu so Rollenspielchen, dass du sagst, jetzt pass mal auf, jetzt lege ich hier mal eine ganze Menge Gegenstände hin, quasi als Vorspiel und die wirst du jetzt mal schön zertreten? Es passiert schon mal, dass dann eine Schachtel Zigaretten auf dem Boden liegt oder irgendein Modellauto oder wie auch immer. Selbstverständlich. Das weiß ich auch und macht sie dann auch oftmals gerne mit, aber... Und das funktioniert immer, wenn das eine Frau macht? Wenn jetzt aus Versehen, wenn du auf der Straße gehst und eine Frau was zufälligerweise zertritt, bist du dabei? Ich bin sofort dabei. So, wenn aber aus Versehen ein Typ etwas zertritt, dann auch? Dann bin ich sofort weg. Dann bist du weg. Das muss eine Frau sein. Das muss eine Frau sein, ja. Das ist ja verrückt. Das ist ja wirklich verrückt. Deine Frau gestattet dir dann ja offensichtlich, dass du deine Pornos dir sehr ausführlich angucken kannst, nämlich das, was auf deinem Kanal läuft. Ja, das war natürlich ein riesen Streitpunkt im gesamten Verlauf unserer Beziehung eigentlich. Aber inzwischen haben wir uns geeinigt, ja. Wenn du dir ja weiter was machen kann. Wenn du dir diese Sachen anguckst, onanierst du immer dabei? Nein, nicht immer. Aber die Stimmung ist schon entsprechend ausgerichtet. Selbstverständlich. Ja. Also ich, komischerweise, ich kann es filmen ohne Probleme. Und ja, deswegen lässt meine Frau mich da auch gewähren. Ja. Ich weiß nicht, ob das einfach an dem Bildschirm liegt durch von der Kamera oder wie auch immer, aber filmen kann ich ohne Probleme, ohne irgendwas dabei zu empfinden. Aber nicht gucken. Gucken ist dann schon schwieriger. Einfach wenn dann die Knackgeräusche kommen und ach, das ist einfach. Ach ja, das hat nicht ausschließlich was mit Optik zu tun, sondern auch mit dem Geräusch, das Zerstören. Ja, freilich. Mhm. Geht auch um die Geräusche. Ja. Also so ein Cupcake oder ein Donut ist natürlich was anderes als ein Plastikmodellauto. Also je heftiger es knackt, desto schöner für dich. Ja, kann man schon fast sagen. Oder wenn es so richtig matscht, wenn jetzt jemand beispielsweise auf, oder eine Frau, nicht jemand, wenn eine Frau auf einen runtergefallenen Hamburger tritt und das knetscht so richtig, was macht das mit dir? Macht mich rasend. Absolut. Macht mich absolut rasend. Aber das laute Knacken ist schöner. Das laute Knacken ist schöner, ja. Okay. Auch wenn man beim Hamburger natürlich einen Selbstzweck sieht. Ja. Howard, ich danke dir, dass du uns von diesem wahrscheinlich für viele Leute eher bizarren Fetisch erzählt hast. Wir hatten eine schlechte Leitung, aber ich glaube, wir haben das Wichtigste haben wir schon verstanden. Ah, ich hoffe doch. Und ich wünsche viel Vergnügen weiterhin mit und bei diesem Fetisch. Ja, danke schön. Alles Gute. Dir auch noch viel Spaß. Dankeschön. Ciao. Tschüss. Ciao. 1.31 Uhr, ihr Lieben. Und hier ist der Hinweis auf unser Thema in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Heute, diese Woche, heißt das Thema Ekel. Und ich möchte gerne am Mittwoch mit Leuten einmal sprechen, die sich vor sich selbst ekeln. Aus welchen Gründen auch immer. Und die etwas extrem Ekelhaftes erlebt haben oder die etwas tun, was andere Menschen ekelhaft finden. Und Frage an alle, an euch, wovor ekelt ihr euch am meisten? So sehr, dass ihr vielleicht schon eine Gänsehaut kriegt, wenn ihr euch das vorstellt oder einen leichten Würgereiz bekommt, wenn ihr das entsprechende seht oder riecht. Das hat ja oftmals auch was mit Riechen zu tun. Also Ekel, Thema in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Gerne, wie immer, könnt ihr euch anmelden unter domian@wdr.de oder natürlich dann am Mittwoch auch vor der Sendung anrufen, während der Sendung anrufen. Freie Themennacht heute am Montag. Und hier ist die Bianca. Bianca ist 36. Guten Morgen, Bianca. Guten Morgen, Domian. Bianca, um was geht's bei dir? Bei mir geht's um meinen Partner, mit dem ich jetzt anderthalb Jahre zusammen bin, ja, der ist hochgradig depressiv mit, ja, schweren Suizidversuchen. War er von Anfang an, solange du ihn kennst, so erkrankt? Ja, also er hat mir nachher erst erzählt, das kam jetzt nach 2-3 Monaten erstmal zum Vorschein. Mhm. Er hat sich in der Zeit sehr zurückgenommen und ja, da habe ich das erste Mal mitgekriegt nach 2 Monaten, ja, wo er mich kontaktiert hat. Er will sich jetzt, er hat keine Lust mehr, er will sich ein Leben nehmen wollen. Ja, mhm. Und ich ihn dann besucht habe. Du ihn besucht hast? Wie war? Gesucht. Gesucht, genau. Er sagte, er wäre eine Brücke und da habe ich ihn halt dann gesucht. Ach so. So ernsthaft hat er es schon angegangen. Es war nicht einfach nur so dahingesagt. Nein, nein. Erzähl mal, du hast ihn dann gesucht. Wie ging das weiter? Ja, ich habe ihn gesucht. Er hat mir gesagt, an welcher Brücke er ist. Ich habe ihn nicht gefunden. Natürlich auch die Polizei angerufen, weil ich mir natürlich nicht zu helfen wusste. Mhm. Ja, die Polizei hat ihn dann gefunden und ja, das war es dann. Erstmal, sag ich mal. In welchem Zustand und wo genau hat die Polizei ihn gefunden? Die hat ihn in einem Waldstück gefunden, alkoholisiert aber. Wie oft hat er so solche Aktionen jetzt schon gemacht, solange ihr euch kennt? Oh Mann, also ich 40 Mal bestimmt schon. Also wir sind anderthalb Jahre, wie gesagt, zusammen. 40 Mal? 40 Mal hat er dich angerufen und hat gesagt, ich will nicht mehr, ich bringe mich jetzt um? Ja. Aber nimmst du es dann überhaupt noch ernst? Am Anfang sehr ernst, zwischendrin jetzt nicht mehr so, aber jetzt zum Schluss hin doch sehr ernst wieder. Weil, wie gesagt, er versucht es immer wieder mit Tabletten, Pulsadern aufschneiden. Das hat er auch schon gemacht? Ja. Was war denn das Dramatischste, was er schon gemacht hat und wo es wirklich hauchdünn war? Ich sag mal, vor ungefähr anderthalb Monaten, ja, mit Tabletten. Da ist er dann auch ins Krankenhaus gekommen, nach Intensivstation. Ja, aber er konnte den nächsten Tag wieder gehen, was ich natürlich nicht verstanden habe. Das heißt, er hat dich angerufen und hat gesagt, ich habe hier 100 Tabletten genommen? Nee, er hat mich angerufen, hat gesagt, er ist in der Stadt irgendwo und hätte Tabletten, er würde nicht mehr leben wollen. Und ja, ich bin dann wieder losmarschiert. Er schickt mir dann auch, hat mir auch Fotos geschickt, wo er war. Und da habe ich ihn dann ja gesucht, aufgefunden. Und ja, ich hatte mich kurz weggedreht und in dem Moment hat er dann die Tabletten genommen. Er ist auch in Behandlung und hatte ja Antidepressiva. Aber Bianca, du bist da ja in einem Tollhaus. Wie hältst du das aus? Ja, mittlerweile bin ich ganz stark an meiner Grenze angelangt. Das verstehe ich aber sehr gut. Das wäre jeder Mensch wäre an der Grenze. Ja. Was heißt das genau? Du bist an deiner Grenze? Ja, ich sag mal, ich sitze hier teilweise, ja, ich habe Angst um ihn, klar, weil er auch, wie gesagt, depressiv, eher Stimmungsschwankungen, unter denen ich dann zu leiden natürlich habe, weil ich, das heißt, wenn ich bei ihm bin. Ihr habt keine gemeinsame Wohnung? Nein, wir haben keine gemeinsame Wohnung, nein. Das heißt, er zieht dich quasi in die Depressionen mit rein? Ja. Warst du vorher in dieser Richtung auch etwas gefährdet? Nein, eigentlich nein, gar nicht. Ich hatte vorher, wie gesagt, eine 11-jährige Beziehung gehabt, also eine Ehe, von dem Mann habe ich mich getrennt und dann habe ich ihn kennengelernt, war eigentlich alles super. Mhm. Ja, wie gesagt, er zieht mich ziemlich damit runter. Ja, ich habe auch, ja, wenn ich so sagen darf, einen Suizidversuch hinter mir schon, weil ich jetzt nicht mehr ausgehalten habe einfach. Was hast du gemacht? Mit Tabletten. Wer hat dich gerettet? Meine Tochter. Zufall? Ja, ich habe es zu Hause gemacht. Sie hat mich auf dem Boden liegend gefunden. Ich war schon weggetreten, ja. Was hält dich noch bei diesem Mann? Ja, die Liebe. Doch, die Liebe ist stark und ja, auch Angst irgendwo. Was ist noch zwischen euch beiden schön? Im Moment kann ich gar nichts dazu sagen, weiß ich nicht. Er ist in psychiatrischer Behandlung, sagst du? Ja, er ist in Behandlung, geht nicht regelmäßig hin. Er schiebt es immer auf seine Arbeit, weil er von morgens bis abends arbeitet. Was arbeitet er? Er ist im Einzelhandel tätig. Ja. Er geht nicht regelmäßig zum Psychiater oder Psychologen? Nein, er ist psychologischer Behandlung, ja, aber geht nicht regelmäßig hin. Setzt die Tabletten auch immer wieder ab. Ich würde sagen, sie helfen ihm eigentlich ganz gut, aber ja, er setzt die dann auf einmal ab und dann geht es, sag ich mal, Du siehst einen Zusammenhang. Wenn er die Pillen abgesetzt hat, dann geht's wieder richtig los. Ja, richtig. Macht dich das nicht wütend? Mich würde das wütend machen auf ihn. Ja, mich macht es tierisch wütend, weil ja, ich... Er macht sein Leben mehr kaputt und dein Leben auch. Richtig, richtig. Ich merke selber, ich sitze hier teilweise nur noch zu Hause, bin am Weinen, weil, wie gesagt, ich kriege seine Launen ab, dann trennt er sich von mir täglich irgendwie, sagt, er liebt mich nicht mehr und ja, ich weiß nicht, warum. Ich glaube, Bianca, du musst härtere Seiten aufziehen. Mhm. Ich finde, sag mal irgendwo, meine beste Freundin sagte mir auch, was hält dich noch da? Sie sagte, ob ich ihm hörig wäre. Mittlerweile glaube ich es schon, ja. Ja, ich finde auch, dass du das moralische Recht dazu hast. Mhm. Ich will dir ja, ich respektiere ja, wenn du sagst, dass du diesen Mann liebst. Ja. Aber dieser Mann muss auch dich lieben, damit ihr beiden zusammen seid. Mhm. Und zur Liebe gehört eben auch Respekt. Ja. Und wenn er so fahrlässig ist und nimmt seine Tabletten nicht ein, obwohl er weiß, wie es um ihn gestellt ist, wenn er so fahrlässig ist und geht nicht regelmäßig zu den psychologischen Terminen, ist das eine Therapie, die er da macht? Ja, ist eine ambulante Therapie, genau. Und er geht regelmäßig dahin? Nein. Stationär ist immer, welcher auch oft, dass die Polizei gerufen hatte und die ihn so aufgefunden haben und dann natürlich eingewiesen haben in die Geschlossenen. Mhm. Nach einem Tag kam er wieder raus. Mhm. Und weil der Arzt auch sagte, also stationär wäre es nicht therapierbar, also er muss da selber irgendwie mit Tabletten und ja, er soll jetzt eine Reha machen, die haben wir jetzt auch beantragt und ja, ob es durchkommt, wissen wir nicht. Er will es selber, ich merke es ihm an, er will da raus aus diesem Teufelskreis. Er sagt, das ist wie so ein... Okay, aber dann wäre ja der erste Schritt von seiner Seite, dass er regelmäßig seine Tabletten nimmt und regelmäßig zu dem Arzt bzw. Therapeuten geht. Ja, richtig. Und ich finde, du hast das Recht, das einzufordern. Du kannst ihm ja sagen, dass du vielleicht einen gewissen Abstand möchtest oder vielleicht eine gewisse Auszeit. Mhm. Und er sich in dieser Zeit erstmal ein bisschen bekriegen muss, berappeln muss. Ja. Und erst wenn er unter Beweis gestellt hat, dass er es auch ernst meint mit seinen Versuchen, dass es ihm besser geht, dass dann erst wieder ein Schritt auf dich zugetan werden kann. Ich rate dir dringend, auf Abstand zu dem Mann zu gehen, weil du hast jetzt eine schlimme Sache schon erlebt. Mhm. Er macht deine Psyche und dein Leben kaputt. Ja. Und das ist auch nicht mehr zu rechtfertigen mit Liebe. Wenn du ihm sagst, wir machen ein halbes Jahr Pause, Beziehungspause. Und in diesem halben Jahr kümmerst du dich richtig um dich. Und ich gebe dir dann nochmal die Chance, in einem halben Jahr reden wir nochmal miteinander und versuchen es nochmal. Finde ich das ein sehr faires Angebot. Mhm. Das ist ja wie bei einem Alkoholiker, du bist ja fast in einer Co-Abhängigkeit. Ja, ich bin ihm auch irgendwo hörig. Mhm. Also wenn er Piep macht, dann stehe und springe ich sofort, lass alles stehen und liegen, egal was das ist. Okay, die Einsicht ist der erste Weg zur Besserung der Situation. Aber du darfst nicht bei der Einsicht stehen bleiben. Nur zu sagen, ich bin ihm hörig und es immer weiter zu machen, bringt nichts. Jetzt musst du auch noch einen Schritt weiter gehen und gegen die Hörigkeit angehen. Ja. Du hast deine Tochter. Ja, natürlich, auf jeden Fall. Was sagt die Tochter? Ja, sie findet natürlich nicht so toll, ne? Wie alt ist denn die Tochter? Die 17. Sie sagt ja auch, Mama, du musst da raus und hat, ja, sie sieht ja auch, wie schlecht es mir hier. Lebt die Tochter? Die Tochter lebt noch bei dir? Ja, die ist bei mir. Ja. Mhm. So, du hast eine Verantwortung auch noch für die Tochter. Ja, richtig. Das heißt, du musst es für dich tun und auch für dein Kind tun. Ja, auf jeden Fall. Ich rate dir dringend dazu, Bianca. Ich möchte auch noch, dass dir Heike, meine Psychologin, dir noch ein paar Tipps gibt, was du tun könntest. Aber auf jeden Fall musst du etwas unternehmen. Davon bin ich fest überzeugt. Ja? Ja, okay. Liebe Bianca, du legst auf und die Heike ruft dich gleich an. Alles klar, okay. Alles Gute. Ja, danke. Viel Glück. Dir auch. Tschüss. Danke dir auch, danke. Tschüss. Und schon geht's weiter mit Elke. Und Elke ist 55. Guten Morgen, Elke. Ja, schönen guten Morgen, Jürgen. Hallo, Elke. Jürgen, so. Und zwar wollte ich dich mal ganz kurz sprechen. Gerne. Es geht um meine Enkelin. Ja. Die war in der Kinder- und Jugendpsychiatrie, weil sie ein ADHS-Kind ist und wurde dort von einem 8-jährigen Jungen missbraucht. Nur weil eine Krankenschwester die Aufsichtspflicht verletzt hat. Wie alt ist denn oder war deine Enkelin zu diesem Zeitpunkt? 4¾ Jahr. Und der Junge war 8 Jahre? Der Junge war 8. Und dieser Junge hat das kleine Kind sexuell missbraucht? Ja, sodass sie ein totales Trauma hat. Weißt du, was genau passiert ist? Ja, sie hat uns erzählt, sie war vom 2.7. bis 8.8. in der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Reden wir von diesem Jahr? Ja, ja. Mhm. Und am 8. kam sie dann wieder raus aus der Klinik. Und dann sind wir in den Garten bei uns gegangen. Und dann erzählte sie meine Tochter, was dort passiert ist. Und zwar hat sie erzählt, dass der Junge zu ihr gesagt hat, nimm mal meinen Pullermann im Mund, der schmeckt wie ein Lolli. Mhm. Dann hat sie es getan, sie wusste nicht, was sie da tut, in dem Alter weiß man es nicht. Mhm. Und dann hat sie dann gesagt, und dann hat er einfach seinen Pullermann bei mir in die Musch gesteckt. Und dann sagt meine Tochter, nein, das hat der nicht gemacht. Doch, Mama, das hat der gemacht. So, und dann habe ich dann auch sofort meinen Mann angerufen. Der kam dann in den Garten, dann haben wir denen das erzählt. Mhm. Ja, und dann nahm die Sache seinen Lauf. Wir sind dann nächsten Morgen mit meiner Enkelin ins Krankenhaus hier bei uns gegangen. Dort hat der Kinderarzt eigentlich nur positiv meine Enkelin gekannt. Sie ist ein aufgeschlossenes Kind gewesen, sehr redselig und. Also diesen Arzt konnte sie auch gar nicht mehr angucken. Alles, was Männer und Jungs betraf, nur noch die Hände vors Gesicht und also total traumatisiert. Hat der Arzt sie untersucht? Dieser Arzt nicht. Der hat dann wieder in diese Klinik angerufen, wo sie stationär war. Wo das passiert ist? Ja, aber nicht in der Psychiatrie. Sie musste dann ins Kinderkrankenhaus. Mhm. Und dort ist meine Tochter dann eine Nacht mit ihr reingegangen. So, dann haben sie die Kleine untersucht. Mhm. Und dann kam am 9., das war der Sonntag. Und am Montag kam dann der Oberarzt von der Kinder- und Jugendpsychiatrie und hat dann gesagt zu meiner Tochter, na Frau bla bla bla, wollen wir das mal nicht so hochspielen. Dann waren das eben mal paar dumme Kinderstreiche, Doktorspiele. Und da sagt meine Tochter, das kann nicht wahr sein, sagt sie, das hat für mich mit Doktorspiele nichts zu tun. Sagt sie, meine Tochter weiß nur, dass es Junge und Mädchen gibt, dass die einen Pullermann haben und eine Mu haben und mehr weiß sie nicht, mehr braucht sie in dem Alter noch nicht wissen. Sagt, und jetzt kommen sie mir so, sagt, das darf doch wohl nicht wahr sein. Ist denn bei der Untersuchung herausgekommen, dass es wirklich sozusagen einen Geschlechtsverkehr gab? Jawohl. Konnte man das nachweisen? Ja, es ist auch alles fotografiert worden, dass eben die Scheide und auch das Poloch alles gerötet war. Das Jungfernhäutchen ist zum Glück in Anführungsstriche, nicht durchtrennt. Wie? Und dann hat der Arzt tatsächlich so einen Satz gesagt, wir wollen das mal nicht so hochspielen. Ja. Das waren Doktorspiele. Ganz genau. Das ist aber, finde ich, ganz schlimm. Ganz genau. Ja, das finde ich wirklich ganz schlimm. Ist denn zunächst noch gefragt, ist denn diese Abteilung, in der das passiert ist, informiert worden? Jawohl. Wie haben die denn darauf reagiert? Gar nicht. Die lassen uns da auch gar nicht weiter ran. Also wir kriegen keine Akteneinsicht, nichts. Nun ist das natürlich schwer. Man kann rechtlich natürlich diesem Kind nicht, man kann das Nein, Kind nicht belangen. Nein, dem Kind kann man nicht. Aber man kann diese Schwester was, weil sie meine Enkelin mit den zwei Jungs alleine im Krankenzimmer gelassen hat. Genau. Weswegen war denn deine Enkelin eigentlich überhaupt dort? Meine Enkelin hat ADHS. Ach, das war der Hauptgrund? Ja. Ah ja, okay. Ja, nicht so und ganz weil verstanden. Wir hier nicht mehr mit ihr vorwärts kamen, deshalb haben wir sie dort in die Kinder- und Jugendpsychiatrie reingegeben. So, was plant jetzt deine Tochter zu machen mit der Kleinen? Tja, wir sind jetzt zu anderen Ärztin gewechselt. Wir fahren jetzt in die entgegengesetzte Richtung. Mein Mann hat gesagt, wenn ich durch ganz Deutschland mit dem Kind fahre, das ist mir egal, dem Kind muss geholfen werden. So, also, ich finde es ganz wichtig, dass sie schnell, ich weiß gar nicht, eine Ärztin ist da gar nicht die richtige Ansprechpartnerin, es sei denn, sie ist eine Psychiaterin. Sie muss in gute kinderpsychologische Betreuung. Ja, eine Psychologin haben wir uns auch schon gesucht, aber da macht die Kleine auch dicht, also spricht nicht. Auch wenn die Mama dabei ist, nicht? Auch wenn die Mama dabei ist. Die Mama ist sowieso, also mein Mann und meine Tochter, die sind die Bösen, weil die sie immer sonntags wieder in die Klinik gefahren haben. Mhm. Die durfte immer von Samstag bis Sonntag nach Hause. Mhm. So, also ist Mama und Opa der Böse. Mhm. Und nur Oma ist die Liebe. Also ich. Und wenn du mit ihr zu der Therapeutin gehst? War ich auch schon. Und dann sagt sie, Oma, ich will hier nicht rein, ich will nicht zum Doktor, ich will da nicht mehr rein. Oma, kannst du uns nicht wieder nach Hause gehen lassen? Was sagt denn die Kinderpsychologin dazu? Ja, sie sagt, das wird eine ganz lange Strecke für uns werden. Also ich weiß nicht, ich bin da wenig erfahren, aber so intuitiv würde ich jetzt vielleicht sagen, man lässt das Kind erstmal eine Weile in Ruhe. Ja. Aber hat die Psychologin das auch so empfohlen? Ja, die Psychologin würde gerne schon herausfinden, ob da vielleicht noch mehr passiert ist. Denn meine Enkelin erzählte mir auch, dass der Pfleger sie immer in einen Timeout-Raum eingesperrt hat. Mhm. Ihr Zimmer war vorne zur Straße raus und da war der Hubschrauberlandeplatz. Und dann wollte, wie Kinder nun mal sind, oder unser eins guckt ja auch aus dem Fenster, oder Hubschrauber, so, und dann hat der Pfleger sie erwischt dabei, als sie das Rollo ein bisschen hoch gemacht hatte. Und dann hat er gesagt, so, und jetzt kommst du mit sofort in den Timeout-Raum. Und dann sagte sie zu mir, Oma, weißt du was? Und dann hat er einfach das Licht ausgemacht und die Tür zu. Und ich habe ganz doll geweint und habe nach Mama gerufen und Mama kam gar nicht. Und da habe ich dann gesagt, ich sag, Mama war nicht da. Ich sag, Oma regelt das schon alles. Oma macht das für dich. Und dann habe ich sie versucht zu trösten und wie gesagt, sie knabbert die Fingernägel ab, sie knabbert die Zehennägel ab. Es blutet alles. Also sie verschandelt richtig sie. Mir kommt gerade eine Idee, Elke. Es gibt in ganz Deutschland flächenmäßig verstreut sehr gute Selbsthilfeorganisationen für sexuell missbrauchte Kinder. Ja. Da sitzen in der Tat Menschen und Frauen vorwiegend, die sehr erfahren sind und sehr sensibel mit diesem Thema umgehen. Ja. Das sind meist Kinder, die dorthin kommen, die von Erwachsenen missbraucht wurden. Aber ich glaube, dass das jetzt egal ist, weil es geht um ein Kind, was sehr geschockt und traumatisiert ist. Ja. Ich hätte das eigentlich ein sehr gutes Gefühl, wenn ihr mit dem Kind zu einer solchen Organisation gehen würdet. Ja. Die sehr, sehr erfahren sind, eben auch mit solchen Abwehrhaltungen und genau wissen, wie man da vorgeht. Mhm. Ich gebe dir jetzt mal gleich über meine Psychologin einige Adressen von diesen Organisationen an die Hand, wahrscheinlich auch in eurer Umgebung. Jawohl. Dann rate ich, dass du oder deine Tochter mal dort anrufst, den Fall schilderst und ihr dann gemeinsam mit den Frauen, die dort arbeiten, mal überlegt, wie weiter vorzugehen ist. Ja. Gut, das machen wir jetzt so. Dann bitte ich dich aufzulegen und die Heike, meine Psychologin, ruft dich an und alles Weitere im Hintergrund an. Jawohl, ich bedanke mich fürs Gehör. Ich hoffe sehr, dass deiner kleinen Enkelin geholfen wird bald und das ist etwas besser. Das hoffen wir alle. Ja. Das hoffen wir alle, denn die ganze Familie ist ja im Prinzip dadurch gestört. Natürlich, natürlich. Ja. Liebe Elke, du legst auf und wir melden uns gleich. Okay, bedanke mich. Tschüss. Und hier ist Philipp. Hallo Philipp. Hallo Domian. Du bist 23. Jawohl. Sehr gut. Um was geht's bei dir? Ja, seit jetzt knapp 2-3 Wochen ist meine fast 5-jährige Beziehung zu meiner Freundin jetzt auseinandergegangen. 5 Jahre wart ihr zusammen? Ja, fast 5 Jahre. Warum ist die auseinandergegangen? Ich habe halt immer dieses Problem, dass wenn das dann eine Zeit lang dauert, beziehungsweise wenn wir eine Zeit lang zusammen gewesen sind, dass ich mich dann irgendwie abgekapselt habe und ihr nicht mehr zeigen konnte, was ich für sie empfinde. Was heißt immer, wenn ihr eine Weile zusammen wart? Ihr wart doch 5 Jahre zusammen. Ja, wir waren einmal kurz getrennt, weil die Probleme, die jetzt wieder hervorgekommen sind, schon mal bestanden haben. Mhm. Und immer, wenn gegen Ende konnte ich dann immer ihr nicht zeigen, was ich für sie empfinde. Das fing schon an mit, ich konnte sie nicht mehr richtig umarmen oder ich konnte ihr nicht generell kaum sagen, dass ich sie liebe oder. Mhm. Hast du eine Ahnung, woran das liegt? Ich hab eine Ahnung, ja. Erzähl also, mal. Ich denke, das kommt von meiner Kindheit. Also meine Mutter hat ein Hotel. Mhm. Also die hatte nie viel Zeit für mich. Mhm. Und mein Vater hat halt auch von seinem Vater nie mitbekommen, dass man, wie man seinem Kind gegenüber zeigt, dass man ihn gern hat oder so. Ja. Das heißt, dein Vater hat dich zum Beispiel nie in den Arm genommen, nie mit dir rumgeschmust. Richtig. Aber die Mutter schon? Ja, wenn sie dann mal Zeit hatte. Also ich war halt schon relativ früh auf mich allein gestellt. Mhm. Und du siehst da einen Zusammenhang, dass das quasi übertragen wurde von deinem Vater auf dich? Ja. Und du, obwohl du es gerne würdest tun, aber wie gelähmt bist und es da nicht kannst, deiner Freundin gegenüber? Richtig. Hast du deiner Freundin diese Erklärung so auch erzählt? Habe ich ihr damals, ich war schon mal kurz bei, in Therapie kann man nicht sagen, ich war bei einem Seelsorger. Mhm. 3 Sitzungen lang und nach 3 Sitzungen hat er dann gesagt, ja, ich weiß nicht, sie machen mir eigentlich einen gefassten Eindruck, sie behaupten nicht zu mir zu kommen. Das ging dann auch wieder eine Weile gut und dann kam das alles wieder. Mhm. Wir waren jetzt kurz bevor wir uns getrennt haben, waren wir im Urlaub. Mhm. Und da habe ich dann schon gemerkt, dass ich wieder was tun muss. Aber da war es leider schon zu spät. Hast du am Tag, ja, bitte. Am Tag meiner OP, ja, war dann die Trennung. Am Tag deiner OP? Ja. Was denn? Ich wurde am Kreuzband operiert und dann. Mhm. Ich weiß auch nicht, wie das zustande gekommen ist oder was ich geschrieben habe. Wer hat sich denn? Sie hat sich von dir getrennt. Richtig. Ja. Mit welcher Begründung? Sie hält das so nicht mehr aus. Sie sagt, sie liebt mich noch, aber sie kann das so nicht, wenn da nichts kommt. Mhm. Hast du überhaupt noch mit ihr schlafen können? Es wurde immer weniger. Aber also es kam. Aber Lust hattest du schon noch, oder? Ja. Kannst du mir das mal ein bisschen näher beschreiben, damit ich das noch besser nachvollziehen kann? Dein Herz sagt ja, aber dein Körper kann nicht. Ja, immer. Also meistens konnte ich das etwas besser zeigen, wenn wir alleine waren. Mhm. Also ich konnte das nie gegenüber richtig zeigen, wenn irgendwelche Leute dabei waren. Mhm. Weil ich immer irgendwie die Angst hatte, verletzt zu werden oder abgestoßen oder sonst irgendwas. Gab es das früher, dass wenn du als Kind irgendwie zu deinem Vater zum Beispiel gekommen bist, dass er dich weggestoßen hat? Ja, meine Mutter, ja gut, bei meiner Mutter, die hat dann gesagt, ja, ich habe jetzt keine Zeit. Mhm. Das ja, ich kann, im Prinzip konnte ich ja nachvollziehen, die musste sich um ihr Geschäft kümmern und. Mhm. Aber. Ist das eine lange Beziehung? 5 Jahre? Da warst du 18, 17, 18, als ihr euch kennengelernt habt. Hattest du davor auch eine Beziehung? Ja. Wie war das da? Die Beziehung lief nicht so gut, weil sie mich in dem nicht so gut behandelt hat, gegen Ende der Beziehung. Mhm. Die Beziehung ging 3 Jahre, ja. Aber Philipp, das ist ja jetzt ein sehr ernstzunehmendes Problem. Da ist jetzt eine Beziehung kaputt gegangen, weil du diese Hemmung in dir hast oder diese Blockade. Du weißt von der Blockade und du hast ja auch schon einiges unternommen, aber du kriegst es nicht in den Griff. Nein, ich verstehe nicht, warum ich das am Abend fangen kann. Mhm. Und dann. Das wiederum finde ich, es schreit geradezu danach, dass du in eine therapeutische Behandlung gehen musst, um das in den Griff zu kriegen. Mhm. Da helfen wahrscheinlich nicht 3 Stunden mal aus, irgendwo hinzugehen, wie du es gemacht hast, sondern da muss man intensiver ran. Wir werden dich jetzt gleich zurückrufen und dich beraten, was genau du tun könntest. Einverstanden? Ja. Gut, dann bitte ich dich aufzulegen und wir melden uns gleich wieder. Dankeschön, Domian. Philipp, alles Gute, leg auf, wir melden uns. Tschüss. Ja.